Aber Innovateur ist ein ganz anderer Typus. Der Innovateur greift oft Dinge auf, die schon da sind und bringt sie in eine neue Verwendung, kombiniert sie neu oder hat eine Nase für Markt, da kommen wir gleich noch drauf. Aber vorher sage ich noch, es kann lange dauern und Wissenschaft beschäftigt sich mit allem, also auch mit der Frage, wie lange dauert es, bis ein unternehmerisches Konzept entsteht. Und die sagen, bis zu 10 Jahre. Das soll Sie nicht abschrecken, bis zu 10 Jahre. Sie können vielleicht auch in einem Jahr drauf kommen. Aber nicht über Nacht. Nicht solche kleinen Einfälle oder vielen Einfälle. Sie müssen schon daran arbeiten. Und bis zu 50.000 Mosaiksteine braucht man, um da so ein Konzept entstehen zu lassen. Beim Tee muss ich dann schon ein bisschen über Tee recherchieren, über Teehandel, über Transport, über Packen und so weiter. Also da kommt schon eine ganze Menge zusammen, was auch Zeit braucht. Aber jetzt gucken wir uns das genauer an und stoßen gleich am Anfang auf etwas, was so zu diesen überholten Vorstellungen gehört. Wenn Sie unsere Politiker hören, vorneweg die Frau Merkel, dann sagt die, es gibt doch so viele Patente, unsere Universitäten haben doch so viele Forschungsergebnisse, ja warum machen wir denn da nicht mehr daraus? Leuchtet ein. Patent ist doch toll. Also da hat man doch schon alles. Jetzt muss es doch nur noch umgesetzt werden. Das Patent ist da, nur noch umsetzen. Jetzt nehmen Sie doch als Forscher einen Kaufmann und tun Sie sich zusammen und setzen das um. Gucken wir uns das näher an. Wie ist denn das mit der Umsetzung? Was entscheidet denn? Entscheiden tut ökonomisch, kommt das Ding am Markt an oder nicht? Wenn wir das jetzt betrachten, ein Patent, ein Forschungsergebnis. Sie können für Ihr Forschungsergebnis den Nobelpreis bekommen haben. Wunderbar, großartige Forschungsleistung. Ob das am Markt ankommt, ist eine völlig andere Frage. Das Nobelpreiskomitee ist was anderes als die Konsumenten am Markt. Und es gibt ganz viele Beispiele, auch bekannte Beispiele. Das Fax ist eines, MP3-Standard ist so ein moderneres Beispiel. Es gibt ganz viele Beispiele dafür, dass Technologien da waren, aber dass sie nicht am Markt erfolgreich waren. Und dass ganz andere Leute, meistens die es nicht selber erfunden haben, Schumpeter, Innovation, dann daraus etwas machen. Wir hatten kürzlich die Gloriana Davenport zu Besuch. Das ist eine Frau, die hat am MIT in Boston das Media Lab 1985, gleichen Zeitpunkt wie die Tee-Kampagne, fing dieses Media Lab an, weltberühmt, kommen interessante Sachen her. Und sie sagte einen Satz, den man von ihr nicht erwartet. Sie sagte, wir haben immer viel zu sehr an die Technologie geglaubt. Wir waren entweder mit der Technologie zu weit vorne, das war einfach noch nicht reif für den Markt, oder andere haben es uns in der Weise dann aus der Hand genommen, weil sie mehr vom Nutzen her gedacht haben. Wir waren immer so Technologie besessen und das ist ganz falsch. Sie sagt, man muss Markt, Markt, Markt, Markt und nicht Technologie. Die Technologie ist ein möglicher Input. Manchmal kann man damit was anfangen, aber oft auch nicht. Und wenn man zu sehr auf die Technologie guckt, sehen Sie, das, was Umsetzung heißt, was die Frau Merkel Umsetzung nennt, ist das eigentliche Problem. Umsetzung klingt so, ist doch alles schon da, jetzt nehmt es doch in die Hand und bringt es in den Markt. So einfach ist es nicht. Dieses in die Hand nehmen und in den Markt bringen, ist die eigentliche Leistung des Entrepreneurs. Das ist das, was der Schumpeter vor ungefähr 100 Jahren sehr gut herausgearbeitet hat und den man jetzt allmählich wiederentdeckt, weil er nämlich genau den Finger auf die Wunde gelegt hat. Es geht um Innovation, es geht nicht um Technologie, es geht nicht um Erfindungen und Forschungsergebnisse, sondern es geht daraus, aus diesen Ergebnissen einen Nutzen zu machen und diesen Nutzen in ein Produkt zu bringen und das in der Weise, dass es am Markt ankommt. Überhaupt nicht einfach. Die Umsetzung ist das eigentliche Problem. '90 gibt es einen Mann, der glaubt, man könne mit Hilfe von Benzinexplosionen, die man so in so einen Stahlmantel fasst, eine Pferdekutsche zum Laufen bringen, und zwar, das war das Problem, geordnet zum Laufen bringen. Die soll ja nicht hüpfen oder so, sondern die soll kontrolliert sich bewegen können. Ein Teil von Ihnen wird die Geschichte kennen. 18 Jahre hat er daran gearbeitet, 18 Jahre. Er war kein Technologe. Das, was er als Technologie nahm, holte er sich von woanders. Es gab Benzinmotoren, die waren ein bisschen unzuverlässig. Sein Vater hat gesagt, es ist unverantwortlich, dass der Sohn mit Dingern, die ab und zu auch mal explodierten, also man soll sich mit dem Hindern auf diese möglicherweise explodierenden Dinger setzen und damit diese Kutsche da, so. Er war nicht der Einzige, aber er hat es irgendwann nach 18 Jahren, nach 18 Jahren, hat er es zum Laufen gebracht. Und da hat er an einem Rennen teilgenommen. Bis dahin hat ihn keiner für voll genommen, auch seine eigene Familie nicht und seine Freunde nicht. Und sein Auto kam bis ins Ziel, das war schon was. Die meisten kamen nicht bis ins Ziel, aber Sie wissen, der Karl Benz kam auch nicht bis ins Ziel. Von Stuttgart nach Bad Cannstatt mussten sie dreimal unterbrechen, weil in der Riemen oder was gerissen ist und so. Also das war damals schon eine eigene Leistung, dass das Ding überhaupt so lange lief. Also kurz und gut, was ich damit sagen will, der Henry Ford hat Erfindungen, die nicht von ihm stammten, in ein Ding gebracht, was ich nenne Entrepreneurial Design, nämlich Automobil. Sehen Sie, der Ottomotor ist ein Welterfolg, aber nicht als Ottomotor. Kein Mensch kauft einen Ottomotor, sondern die Leute kaufen etwas anderes. Sie kaufen ein Automobil und Teil des Automobils ist der Ottomotor. Also der Erfinder des Ottomotors, wenn der sich hingestellt hätte und jetzt seinen Ottomotor hätte verkaufen wollen, hätte er wenig Kunden gefunden. Aber durch das Entrepreneurial Design dessen, was man heute Automobil nennt, war es ein Erfolg. Also die eigentliche Leistung liegt in dem Entrepreneurial Design. Das ist der Punkt. Und das ist aber auch Ihre Chance. Sie können Technologien aufgreifen und dieser schumpetersche Unternehmer, das ist dieser rote Kreis, das ist der Kern, das ist Konzept kreatives Gründen. Beim Tee ist es dieses Überspringen des Handels. Bei Kaffee wäre das schon nicht gegangen. Bei Kaffee gibt es viele. Chipo kauft natürlich auf der Plantage ein und macht das selber. Bei Kaffee hätten wir nicht unterbieten können. Aber bei Tee konnten wir das. So, also dieses Entrepreneurial Design, das ist der Kern, darum geht es. Und dieses Entrepreneurial Design muss eine Menge Aufgaben erfüllen. Ich mache nur mal so die Auflistung. Zum Beispiel das Marketing. Sie können natürlich nicht irgendetwas sich ausdenken und dann sagen, ja, wie mache ich jetzt auf mich bekannt? Höre ich oft, ja, Herr Faltin, ich habe da eine tolle Idee, wie mache ich auf mich bekannt? Da sage ich, Ihre Idee scheint so toll nicht zu sein. Wenn Ihre Idee toll wäre, dann würden die Leute darüber sprechen. Und dann wäre es klar, dass man auf Sie aufmerksam wird. Also Sie müssen schon etwas haben, diese Innovation muss eigentlich das Marketing leisten. Bei uns war es der Preis, das war ein Skandal. Der Teehandel fiel 14 Tage, nachdem wir anfingen, über uns her und natürlich das in den Medien und so weiter. Also wenn Sie zum Drittel eines Preises anbieten, ist es ein Spektakel. Und wenn Sie dann noch Hochschullehrer sind und das Ganze drumherum, erst recht. Sie müssen zusehen, dass Sie ein Spektakel sind. Also ein Teil der Innovation muss so sein, dass es auch nach außen hin erkennbar ist und die Leute auf Sie aufmerksam werden. Und wenn Sie wirklich gut sein wollen, dann müssen Sie noch ein paar mehr. Müsste einfach, wenn Sie delegieren wollen, nicht alle selber machen, muss es einfach sein. Es muss skalierbar sein. Wenn Sie Arzt sind, sind Sie nur in geringem Maß skalierbar. Das sind freie Berufe, Rechtsanwalt, an dem hängt im Wesentlichen alles. Das Unternehmerische ist spannend, wenn Sie skalieren können. Wenn Sie es einmal verkaufen, wenn Sie es 100-mal verkaufen, wenn Sie es 10.000-mal verkaufen. Die Skalierbarkeit ist natürlich der Hebel, der das Ganze spannend macht. Jetzt springt es nicht mehr weiter. Nochmal, was ich nicht sage, nicht eine Nische suchen. Leute sagen, ja, Sie haben doch keine Chance, gegen die Großen anzutreten. Doch, natürlich. Die Kampagne ist gegen die Großen angetreten. EBO ist gegen die Großen angetreten. PayPal auch. Bibliotheken sind auch groß. Sie, natürlich können Sie gegen die Großen antreten. Also sich eine Nische suchen, das wäre mir zu wenig. Auch ein häufiger Fehler. Der Glaube, ich muss was radikal Neues machen. Weiß ich nicht, ob Ihnen was radikal Neues einfällt. Tee ist nicht radikal neu, aber die Art, wie man ihn handelt, war radikal neu. Aber auch das ist nicht ein Einfall, sondern das ist systematisches Erarbeiten. Ich sage meinen Studenten immer, ihr könnt das gewinnlos einer Lotterie systematisch erarbeiten. Da sagen die, sie spinnen. Wäre ja toll, wenn ich das gewinnlos systematisch arbeiten kann. Beim Entrepreneurship können Sie das. Und da geht es oft mehr um mehr als 2 Millionen. Wenn Sie wirklich erfolgreich sind, ist ja der Unternehmenswert sehr rasch. Also Skype oder so, dann ja nochmal ganz andere Größenordnungen. Aber auch bei solchen einfachen Sachen sind Sie rasch in dem Bereich, wo der Unternehmenswert, noch bevor Sie die erste Ausschüttung gemacht haben, schon sehr hoch ist. Also wir reden nicht über kleine Beträge, wir reden nicht über 10.000 oder 100.000 Euro, sondern wir reden über sehr viel. Also Ihre Enkel werden sagen, da ging es doch um was. Warum hast du das denn nicht gemacht? Warum bist du dann da in deiner Beschäftigung oder was immer geblieben? Sie müssen nicht etwas Neues, völlig Neues erfinden, sondern Sie müssen sozusagen neu kombinieren. Es ist wie ein Puzzle. Es ist ein Puzzle, mit dem Sie arbeiten. Das Problem ist, wenn Sie ein Puzzle kaufen, da steht drauf Neuschwanstein, wenn kein Packungsfehler passiert ist, ist da auch Neuschwanstein drin. Und irgendwann kriegen Sie es hin. Ihr eigenes Puzzle wissen Sie nicht, welches Ergebnis es hat. Und dann Sie haben ein paar Teile, die zusammenpassen, ein paar fehlen, ein paar müssen Sie irgendwo recherchieren und sich suchen. Und Sie wissen immer nicht genau, was das Ergebnis ist. Und da komme ich noch drauf. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Daran scheitern viele. Die sagen, ich will eigentlich, aber ich komme nicht weiter, weil sie nicht wissen, was das Ergebnis ist. Und das können sie auch gar nicht wissen. Und dann sagen die Freunde, ja, streichst du jetzt dein Ding blau oder grün? Und ich sage, ich weiß es nicht. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich was streiche und ob es grün oder blau, ich weiß überhaupt nicht. Offen halten. Und das nächste ist, nicht Best Practice mit Entrepreneurship verwechseln. Sie müssen mit was Neuem kommen. Dass es woanders schon gute Praxis gibt, also wenn ich einen Workshop mache über Hotel, ich glaube, dass wir alle ein Hotel machen können, ohne Kapital, aber mit unserem Kopf. Dann kommen immer Leute und sagen, also da habe ich was gesehen in Schweden, das war ganz toll. Oder in Thailand oder in Wien. Und ich sage, das ist nicht Entrepreneurship. Wir wollen nicht nachmachen, was jemand in Wien macht. Das ist Best Practice. Wenn einem nichts mehr einfällt, dann kann man herumreisen und gucken, was ist Best Practice. Aber da sollten wir unseren Kopf anstrengen und sagen, wir machen was Neues. Und das geht. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich Ihnen das mit dem Hotel vorführen. Also Best Practice nicht mit Entrepreneurship verwechseln. Ein Konzept muss ausreifen. Und das ist das mit dem Grün oder Blau. Ambiguitätstoleranz. Sie wissen nicht das Ergebnis. Und das ist höllisch. Das ist vor allem mit den Leuten, mit denen Sie zusammen sind. Die sagen, jetzt hast du so lange gearbeitet. Wie geht's denn jetzt? Wann fängst du denn an? Und Sie sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt die Lösung finde. Jedenfalls habe ich sie noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob es eine Lösung gibt. Aber ich mache weiter. Das ist das Entscheidende. Ich mache weiter. Der Peter Göbel, Psychologe, hat eine Untersuchung gemacht vor ungefähr 10 Jahren. Kommt aus Schwaben, hat also was so Hidden Champions heißt, vor allem so in Baden-Württemberg und so auf der Schwäbischen Alb. So Tüftler, die irgendwas Kleines haben, aber damit einen 80% Weltmarktanteil. Der hat solche Leute untersucht und herausgefunden, es gibt keine Gemeinsamkeiten. Bildungshintergrund, Familienhintergrund, Kapital, Ingenieurwissen oder so. Es gibt keines, null. Er sagte, eines scheint es zu geben. Und das heißt Perseverance auf Englisch, Hartnäckigkeit, Durchhaltevermögen. Und das schildert er und sagt, die Familie, die Frau, wann kommen wir jetzt endlich zu was Anständigem? Die Kinder sagen, Mensch, alle anderen haben hier was und bei uns zu Hause, der Vater ist immer in der Küche oder in der Garage oder im Keller und hier passiert überhaupt nichts. Und dieses, vielleicht hat das was mit der Schwäbischen Alb oder mit Baden-Württemberg zu tun, dieses ums Problem herumlaufen, 50 Mal, 100 Mal, 1000 Mal und irgendwann ist eine Lösung da. Und ich erinnere mich an ein Interview, da sagt er, während er den Mann interviewte, ist die Frau in Tränen ausgebrochen, weil sie sagte, es war so schrecklich, wir wussten nicht, ob es jemals irgendwas wird und es ging nicht vorwärts und er hat halt an sein Zeug gemacht und ließ sich auch nicht von abbringen und die Kinder haben gesagt und so. Und heute ist er ein reicher Mann in seinem Dorf hoch angesehen und seine Mutter putzt in der Firma. Und er sagt, Mutter, wir sind reich, du musst hier in der Firma nicht putzen. Wir sind jetzt reich, nicht mehr wie früher. Wir sind jetzt reich und die Mutter sagt, ach, lass mich doch was machen. Kann ich mich doch nützlich machen, putze sie in der Firma. Der Mann ist natürlich in seinem Dorf hoch angesehen. Der muss nicht, um toll herauszukommen, eine teure Uhren haben oder einen teuren Mercedes oder ein Haus in Monaco, sondern der ist hoch angesehen. Zudem halten die Leute in seinem Dorf. Der hat tolle Sozialkontakte und die Familie auch. Und dass die Mutter in der Firma arbeitet, macht ihn noch angesehener. Also, was ist denn ein erfülltes Leben? Das ist doch nicht, dass ich mich mit teuren Uhren und teuren Statussymbolen versorge, um den Menschen zu zeigen, ich bin jemand, sondern dass ich ein Stück weit mit meinen Fähigkeiten was gemacht habe und da Anerkennung finde und die Leute sagen, toll, das ist ein toller Typ, den mögen wir. Aber diese Ambiguitätstoleranz aushalten, das Leiden aushalten, das Offenheit, ich weiß nicht, es ist nicht Neuschwanstein, ich weiß nicht, was beim Puzzle herauskommt. Dieses Aushalten, das ist eines der ganz großen Probleme. Und Sie müssen einen Weg gehen, wo Sie nicht wissen, ob es überhaupt ein Ziel gibt. Es hätte ja auch sein können, dass er es nicht findet und viele finden es auch nicht. Deswegen der Rat, arbeiten Sie an mehreren Ideen gleichzeitig. Damit fallen Sie auch nicht in die Falle, dass Sie sich in Ihre Idee verlieben, glauben, das sei genial, kaum noch mit Menschen darüber sprechen, weil Sie Angst haben, es wird Ihnen geklaut. Häufiges Problem. Die vereinsamen, ohne dass sie wirklich mit ihrer Idee vorwärts kommen und warten darauf, dass irgendein Reicher kommt und sie als genial erkennt und ihnen Geld gibt. Klappt nicht. Ausgeschlossen. Ist bei Erfindern auch gut untersucht, diese Psychofalle, in die die gehen. Also versuchen Sie an mehreren Sachen gleichzeitig zu arbeiten und wenn Sie einen Job haben, behalten Sie ihn erstmal, aber versuchen Sie in Ihrer Freizeit, sich mal mit solchen Sachen zu beschäftigen. Und es lohnt sich. Die Idee öffnen. Und da gibt es Systematik. Also es gibt eine Anfangsidee und Sie müssen da das öffnen. Sie müssen sozusagen nicht an der Idee festhalten, sondern Sie müssen sich weit öffnen. Später können Sie entscheiden, welche Ihrer vielen Einzelideen Sie verfolgen. Aber am Anfang müssen Sie öffnen. Und da gibt es Techniken, das ist wichtig, damit Sie nicht allein gelassen werden. Sie können allein ohne Techniken, meine Erfahrung, schlecht arbeiten. Sie brauchen Techniken. Eine Technik ist, neue Sichtachsen legen. Das Problem von vielen Sichtachsen angehen, Analogien versuchen. Es muss zu Ihnen stimmig sein. Wenn ich sage, jeder hat das Potenzial zum Gründer, sage ich, es ist erreichbar, aber Sie müssen hart arbeiten. Sie müssen eine bestimmte Disziplin mitbringen und Sie bringen diese Disziplin und diese harte Arbeit nur auf, behaupte ich, wenn das Ding zu Ihnen passt, wenn es etwas ist, was Sie sowieso machen wollen. Gibt den Spruch, wenn Sie das machen, was Sie leidenschaftlich gerne machen, haben Sie Ihr Leben lang Freizeit. Also versuchen Sie ein Stück auch, das ist auch ein quasi Selbsterkennungsprozess, erkenne dich selbst, werde der du bist, tu es, stand in Griechenland über dem Tempel von Delphi. Das ist das abendländische Bildungsverständnis, erkenne dich selbst. Es liegt in dir, werde der du bist. Keine dummen Sprüche, es kommen uns heute schräg vor, weil wir Schulen gewohnt sind, wo ständig von außen ein Curriculum an Sie herangetragen wird und damit Sie einen Job bekommen und in dieser Gesellschaft funktionieren, ist das angeblich die Voraussetzung. Völlig falsch, also bin ich nicht der Einzige, der da sagt. Auch das galt für das 19. Jahrhundert, da brauchte man Fabrikarbeiter, vielleicht auch noch im 20. Jahrhundert, aber heute braucht man das nicht, alles Repetitive wird von Maschinen übernommen. Wir brauchen Kreativität, wir brauchen neue Ideen, wir müssen ein Stück weit unsere Gesellschaft, unsere Ökonomie neu positionieren, da braucht es Kopf. Also es muss zur Person stimmig sein, sonst halten Sie es nicht aus, sonst überfordern Sie sich. Es muss etwas sein, wo Sie sich entweder für was einsetzen, was für Sie Sinn macht, oder es etwas ist, was Ihre Talente und Fähigkeiten anspricht. Es gibt eine Frau, Armenierin Shekerian, auch das Buch ist lesenswert, die sagt, sie hat erfolgreiche Leute interviewt, tiefen Interviews, versucht herauszufinden, was war der entscheidende Punkt, nicht so oberflächlich, sondern wirklich, was waren die Knackpunkte, was waren die Katastrophen, was waren die Unfälle und wie sind die da wieder rausgekommen, von Leuten, die erfolgreich waren. Und sie sagte, sie hat eine Sache gefunden, die den Unterschied macht, werden die Leute erfolgreich oder nicht? Und was ist es? Früh herausfinden, wo die eigenen Talente liegen. Und warum schaffen das nicht alle? Weil oft die Vorstellung ist, ja, das fällt mir ganz leicht, das kann ja nichts wert sein. Das fällt mir leicht. Ja, Ihnen fällt das leicht, aber anderen überhaupt nicht. Ich bin über so Strichmännchen nie hinausgekommen beim Zeichnen, liegt mir überhaupt nicht. Also alles, was mit Zeichnen, technischem Zeichnen oder so zu tun hat, unfähig. Ich habe ein paar andere Talente. Dieses Kombinieren im Kopf fällt mir sehr leicht. Das sagen andere, das kann ich überhaupt nicht. Ich sage so gar nichts. Also ich mache mal so 10 Elemente und jongliere die so. Und mit dem Holger Jonsen, der kann es noch besser wie ich, sage mir, nee, so geht's nicht. Aber vielleicht geht's so. Nee, geht auch nicht. Geht so. Es geht überhaupt nicht mit den Dingen. Was können wir denn noch für Steine holen? Vielleicht geht's so. Und nach einer Weile haben wir was. Der ist noch besser in diesem auf ein unklares Ziel hin versuchen zu kombinieren. Scheint eine Qualifikation zu sein, die andere nicht haben. Denen tut das richtig weh, wenn sie sowas machen sollen. Also jeder, auch da wieder modernere Kreativitätsforschung sagt, Jeder hat bestimmte Talente. Leider Gottes erkennt er sie oft deswegen nicht, weil er sagt, das kann ja nichts wert sein. Wert ist nur, wenn ich da durch Mühe und Schweiß und Schule und Ausbildung und Zertifikat, das ist etwas wert. Aber dass ich kleine Comics malen kann oder das dies oder jenes, das ist nichts. So, vergessen Sie das. Und was auch zur Idee gehört und was natürlich auch Erfolg macht, wenn Sie sich in Einklang befinden mit den gesellschaftlichen Werten. Wenn Sie nur raffgierig sind, behaupte ich, ist das keine gute Voraussetzung. Nicht, weil das moralisch nicht anständig wäre. Es ist einfach keine gute Voraussetzung. Sie haben heute mit den Medien, die aufpassen, mit Internet, mit Vergleich. Früher konnte man mit Tricks und mit Falschmeldungen und sowas vielleicht erfolgreich sein. Ich glaube heute nicht mehr. Ich glaube, Sie können heute, ich wüsste auch kein einziges Unternehmen, was auf Dauer mit schlechter Qualität, mit Tricks, mit irgendwelchen halblegalen Sachen sich am Markt erhält. Ich glaube, wir sind gut beraten, wenn wir uns in Einklang befinden mit den gesellschaftlichen Werten. Nur so mal kurz angewandt, dass Sie sehen, die Techniken sind auch brauchbar. So ein Beispiel für eine Idee, also oberägyptisches Restaurant. Also Restaurants gibt es genug, gibt auch schon 3 ägyptische, glaube ich, in Berlin. Aber Oberägypten, so Luxor, das gibt es noch nicht. Ist doch eine tolle Idee, Herr Faltin. So, und jetzt brauche ich Kapital. Ich sage, das ist null. Aber hören Sie mal, Oberägypten und da Luxor und da mache ich so Bilder und meine Bedienung, die machen so alte ägyptische Kleider und an den Wänden und da mache ich so Themenabende, ist doch toll. Sage ich, mich reißt das überhaupt nicht vom Stuhl. So ungefähr das, was alle anderen auch machen, klar. Bisschen die Bestuhlung und die Wände und die Farben und so weiter. Kann sein, dass Ihr oberägyptisches Restaurant klappt, aber die Wahrscheinlichkeit ist so 80-20 gegen Sie, ich würde sogar behaupten 90-20. So, ja, soll ich ihn nach Hause schicken, ist er enttäuscht. Was ich mache ist, ich sage, okay, das ist so ein erster Einfall. Was verbinden Sie denn mit Ägypten? Ja, ich war da, das ist toll, sage ich, wunderbar, dann sollten Sie etwas machen, was Sie in Ägypten machen. Oder er sagt, ja, ich koche gerne, das ist wunderbar, dann sollte er irgendwas machen, was mit Kochen zu tun hat. Aber das muss nicht unbedingt ein Restaurant sein. Ja, ich bin gerne mit Menschen zusammen. War auch schön. Kann man was mit anfangen. Gerne mit Menschen zusammen. Ob Restaurant der geeignete Platz ist, wo er glücklich wird, frage ich mich. Da kriegt er eher Beschwerden oder muss seine Leute kommandieren und irgendwie auf Zack bringen und so weiter. Also, ich fange an, Sichtachsen zu legen. Ägypten könnte eine Sichtachse sein. Mit Menschen zusammen sein könnte eine Sichtachse sein. Kochen. Noch ein paar. Nehmen wir mal die Sichtachse Ägypten. Was findet er an Ägypten interessant? Die Landschaft, die Geschichte, vielleicht sollte er sich mit Ausgrabungen beschäftigen, wenn ihm das Spaß macht. Oder was mit dem Ägyptischen Museum oder ein Reisebuch schreiben oder ein Buch über ägyptische Geschichte schreiben. Diese eine Frau als Pharao, die sich da verkleidet hat und ein fähiger Pharao war und dann hat man irgendwann herausgefunden, dass es eine Frau ist, das war natürlich überhaupt nicht zulässig. Und dann hat man sie ausradiert aus der Geschichte, habe ich hier irgendwo jetzt mal. Das sind doch spannende Sachen. Also anfangen, nicht sagen oberägyptisches Restaurant, das ist ein Startschuss, aber das ist der Startschuss für eine Bergbesteigung von einem 6000er vielleicht. Und der Startschuss ist gar nichts. Ja, irgendwas war eine Ausgangsidee. Und dann würde ich dieses Ägypten verfolgen. Wenn es Ägypten nicht ist, würde ich die anderen Sachen verfolgen. Wenn er gerne mit Menschen zusammen ist, ist eine gute Sache. Aber wie kann ich etwas machen, wo ich originell, stimmig dazu mit Menschen zusammen bin, die mir dann auch dafür Geld geben? Da muss ich auch ziemlich lange nachdenken. So. Also ich würde diese Sichtachsen anwenden und so. Das ist nur eine Methode, Sichtachsen. Aber Sie sehen, das ist schon ganz schön vielfältig. Analogien. Also wenn es denn ein Restaurant sein muss, Analogien. Was gibt es für Bilder, wo Menschen zusammen sind und glücklich sind? Fußball oder spontane Partys oder Geburtstagsfeier oder Kindergarten. Oder also ich würde mal versuchen, kann ich da irgendwo Analogien von holen? Wodurch funktionieren spontane Partys? Kann ich nicht Leute statt Personal einzusetzen, und die zu motivieren, kann ich nicht sagen, mach du doch mal einen Abend hinter dem Zapfhahn und unterhalte dich mit den Leuten. Bist du mal auf der anderen Seite der Theke, musst du mir aber Geld für geben. Tom Sawyer, Prinzip von Tom Sawyer, den Zaun streichen lassen und dafür auch noch Geld nehmen, weil er den Zaun originell, das Streichen originell organisiert hat. Gar nicht so einfach. Wenn Sie das nachlesen, er hat sich Gedanken gemacht, wie er das machen muss, dass die Leute nicht nur freiwillig den Zaun streichen am Samstagnachmittag, sondern sogar noch Murmeln und Fischhaken und so Zeug dafür hergeben. Also Systematiken, mit denen ich diesen langen Weg gehen kann. Habe ich schon was gesagt? Sagen Sie nicht, ich bin nicht kreativ. Es gibt tausend Formen. Heute sagt man, es gibt zu allem. Jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch ist auf seine Art kreativ. Ich sage immer, wir sind die Marken, nicht das, was die anderen uns für Geld für abnehmen, dafür, dass sie sich Marke nennen. Wir sind die Marken. Uns hat der liebe Gott geschaffen in einer Weise, dass es kaum mal zwei gleiche gibt. Jeder denkt anders, jeder hat andere Erfahrungen. Selbst die eineigen Zwillinge sind nicht so völlig gleich, wie man denkt. Also wir sind anders und jeder hat seine Möglichkeiten und jeder ist Kreativität, jeder ist kreativ, aber es gibt nicht nur eine künstlerische Kreativität, es gibt eine soziale Kreativität, es gibt alle möglichen Formen von Kreativität und achten Sie vor allem mal darauf, was Ihnen leicht fällt und sagen Sie nicht, ja, das ist ja nichts, sondern gucken Sie mal, ob das nicht sehr viel mehr wert ist, als Sie vielleicht glauben. Das ist ein guter Satz. Der Ken Robinson, hier in Deutschland nicht so sehr bekannt, sagt, das Schulsystem ist völlig falsch. Ich sage immer, die Kinder fragen ihren Eltern Löcher in den Bauch. Und die Eltern haben Mühe, da irgendwie mitzukommen. Dann kommen die Kinder in die Schule und dann vergeht kaum ein Jahr. Und dann gibt es hochbezahlte Experten, Lehrer, Pädagogen, die sollen die Kinder motivieren. Mir kam das immer merkwürdig vor. Aber das sei so, wird einem gesagt, scheinbar so entwicklungsgeschickt. Bis 6 fragt man und ist neugierig und ab 6 Jahren ist man dann langweilig und müde und braucht Experten, die einen motivieren. Bisschen komisch, nicht wahr? Entscheidend ist, dass wir halt nicht so gleichgerichtet werden sollten auf ein Curriculum, sondern dass man umgekehrt und kluge Pädagogen, Pestalozzi und so haben das auch immer gesagt, aber die Pädagogik hat mit Schule wenig zu tun. Das verstehen die Pädagogen nicht. Die haben so ihren Freiraum, die reden so, was man mit Schülern machen müsste, fördern, natürlich einzeln auf die Leute eingehen und dann kommen sie in ein Schulsystem. Ich habe Ökonomie studiert, Schule leuchtet mir sofort ein. Das ist Betriebswirtschaft. Das ist in der Produktionslehre ist das der Conti-Füller, also so in der Wurstfabrikation, damit sie das gut auslasten, die Maschinerie, fangen sie mit einer an und wenn dann der erste Prozess durchlaufen ist, geht die Wurst in den nächsten Prozess und dann können Sie den ersten Prozess schon wieder neu starten. Das heißt, Sie haben immer so in Stufen mit Neustart die gesamte Maschinerie ausgelastet. Das ist so moderne Produktionstheorie. Das ist Schule. Also die Lehrer sind das teure Teil und die Räume und die Schüler sind das preiswerte Teil und dann hat man eine Organisation gefunden, wie das funktioniert. Und die Maxime ist, jeder muss ein bestimmtes Know-how mitbringen, damit er am Arbeitsmarkt verwendbar ist und so weiter. Ich sage den Eltern immer, gucken Sie lieber, was Ihre Kinder, wo es da lang geht. Wir wissen überhaupt nicht, wie Zukunft aussieht. Arbeitsplatz ist wahrscheinlich etwas, was wir im Museum finden werden. Es gibt keine Arbeitsplätze mehr, schon heute nicht. Man ist mit seinem Laptop an der Côte d'Azur oder irgendwo. Wenn Sie den Richard Florida lesen, The Creative Class, dann sehen Sie, dass wir wirklich von diesen Vorstellungen der Industriegesellschaft Abstand nehmen müssen. Das war Industriegesellschaft. Heute sind wir in einer postindustriellen Gesellschaft. Also wir sind sehr viel besser aufgehoben für die Zukunft an unseren eigenen Fähigkeiten, Neigungen, Leidenschaften anzusetzen. Dazu gehört ein bisschen sich frei zu machen, was die anderen über einen urteilen. Nicht, dass sie nicht zuhören sollen. Manchmal sagen die ja was Richtiges oder oft sagen die auch was Richtiges. Kann ja eine Anregung sein. Aber man muss ein Stück selbstständig sein und gerade wenn es um Entrepreneurship geht, nicht nur dem Mainstream folgen. Als Entrepreneur sind sie immer außerhalb des Mainstreams. Sie sind immer anders. Wenn sie im Mainstream sind, noch ein Copyshop, noch ein Friseurladen, kommen sie zu nichts. Entrepreneurship heißt ein Stück anders sein. Dann gibt es natürlich schöne Geschichten. Den hat man in den Schulchor nicht reingelassen. Vielleicht hatten die Lehrer sogar recht. His voice would ruin the sound. Oder der Paul McCartney, auch interessant, obwohl es natürlich Musik in der Schule gab, konnte er nichts mit anfangen. Und seine Lehrer haben auch nicht erkannt, dass er irgendein Talent hätte. Also man muss schon seinen eigenen Weg gehen. Jetzt sagen Sie nicht, das sind halt ein paar so geniale Ausnahmen. Ich glaube nicht. Ich glaube, die hatten ziemlich schlechte Voraussetzungen. Und es gibt eine Fülle anderer Beispiele. Ein paar haben es zur Welt rumgebracht, aber viele andere haben halt in ihrem kleinen Bereich etwas geschafft. Also ein Stück weit seinen eigenen Weg gehen. Und das ist ein guter Satz. Das ist Glück, wenn man früh erkennt, wo seine eigenen Neigungen liegen, wo die eigenen Talente liegen. Und wenn man etwas machen kann sein Leben lang, was man gerne macht, was man auch machen würde, wenn man nicht dafür bezahlt wird, das ist, glaube ich, Glück. Das ist eine Form von Glück. Dass sie nicht arbeiten müssen, sondern das machen, was sie gerne machen. Manche Künstler haben das ja. Wenn einer gerne malt, dann ist er eigentlich nicht so gerne in Mallorca an der Bar, sondern dann ist er lieber in seinem Atelier und dann ist das Malen halt sein Ding. Und seine Freizeit verbringt er da auch. Und wenn sie ihn da rausnehmen und sagen, du musst jetzt Freizeit machen, wird er gar nicht verstehen, wovon sie reden. Und ihm wird diese Freizeit an den Kneipen oder wo sie sonst ist, werden ihm ziemlich langweilig vorkommen und er wird schnell wieder in seinem Atelier sein, wenn das sein Ding ist, wenn es sein Ding ist. Früher waren es Eroberungen und solche Sachen, heute ist es Sichtachsen legen, mit anderen Augen sehen. Das ist so ein bisschen eine Zusammenfassung. Be curious, dieses Kindliche, auch wenn man von dem Fach, von dem Sachverhalt gar nichts versteht. Eher eine Chance, be curious, neugierig sein und sich von den, nicht von den Konventionen beeindrucken lassen. Ja, das haben wir immer so gemacht oder vor allem wir sind die Experten, glauben Sie doch nicht, Sie sagen ja selber, dass Sie nichts von verstehen und so. Nicht hinhören. Und wenn Sie es nicht aushalten, dann so im Stillen. Manchmal muss man das so ein bisschen im Stillen machen, weil man natürlich ständig so einen Dauerbeschuss hält man schwer aus. Sparringspartner finden. Nicht welche finden, die sofort aus der Hüfte so Urteile abschießen. Ja, das sage ich Ihnen gleich, das geht nicht. Also meine Berufserfahrung, wissen Sie, ich bin seit 30 Jahren in dem Geschäft, das kann ich gleich sagen, das geht nicht. Nicht mit solchen Leuten, sondern mit Leuten, die ähnlich wie Sie suchen. Nicht umsonst sind Künstler immer gerne mit anderen Künstlern zusammen und nicht mit Lebenszeitbeamten. Weil sie sich besser aufgehoben fühlen, nicht weil sie die Lebenszeitbeamten irgendwie, sondern einfach, weil sie sich wohler fühlen, weil es ihnen mehr bringt, wenn sie mit Gleichgesinnten zusammen sind. Also tun sie sich mit anderen Gründern zusammen, die eben auch noch auf der Suche sind, die noch nicht am Gründen sind, aber die so auf die entscheidende Phase ist vor der Gründung. Die meisten Betriebswirtschaftler oder Gründungsberater sagen, aha, Idee haben sie so und jetzt legen wir mal los. Jetzt müssen sie Kapital beschaffen und BWL und die Buchhaltung einrichten. Nein, nein, die Hauptarbeit liegt vor der Gründung. Das Gründen selber, wenn sie eine tolle Konzeption haben, das ist so irgendwas, holen sie auch jemanden, der das schon mal gemacht hat. Und der entscheidende Punkt ist der Weg dorthin. Die eigentliche Bergbesteigung ist das Konzept ausarbeiten. Und dann, wenn Sie oben auf dem Berg sind, dann können Sie es sich leichter machen und Leute finden, die Ihnen dann solche Sachen auch einrichten, die Sie dann brauchen. Und dann bin ich beim letzten Thema mit den Komponenten. Nutzen Sie Komponenten. Das gab es früher nicht. Krupp oder Siemens und Halske und wie die alle heißen, die hatten natürlich, die mussten alles im eigenen Haus machen, weil es das nicht gab. Aber heute haben sie vielfältige Komponenten. Ich sage immer, der moderne Entrepreneur ist wie ein Komponist. Der Komponist erfindet die Noten nicht neu, sondern er nutzt die Noten, die da sind. Er nutzt die Orchesterinstrumente. Manchmal erfindet er vielleicht auch Orchesterinstrumente neu, der Heavy Metals oder so. Aber im Großen und Ganzen benutzt der Komponist fertige Instrumente, Noten, solche Sachen. Aber man erwartet natürlich von ihm, dass er was Neues komponiert. Nicht noch einen Copyshop macht oder abschreibt, was andere schon kombiniert haben. Und was haben Sie für Komponenten zur Verfügung, auf die Sie zurückgreifen? Zum Beispiel Bürodienstleister, nicht ein eigenes Büro einrichten. Sehen Sie, die Räume, die Sie anmieten müssen, machen Sie sicher schon Fehler. Gewerbe, Mietvertrag, ein eigenes Thema. Wenn Sie dann zum ersten Mal Personal auswählen, machen Sie mit Sicherheit Fehler. Dann kaufen Sie die ganze Büroeinrichtung ziemlich teuer, machen Sie auch Fehler, weil Sie vieles kaufen, was Sie später gar nicht brauchen und so weiter. Also stattdessen etwas sich zu holen wie einen Bürodienstleister, wo Sie nur dann bezahlen müssen, wenn auch ein Anruf ist, wenn auch was da ist, das ist doch ideal. Also sind Sie mit einer Komponente sehr viel besser bedient, preiswerter außerdem, als wenn Sie es selber machen. Das Gleiche gilt für Verwaltung und Rechnungswesen. Wenn Sie einen Online-Shop machen, ist das alles eine Software. Wenn Sie nicht einen Online-Shop machen, können Sie trotzdem Verwaltung abgeben. Lohnabrechnung ist ein Standard heute, was man am besten außerhalb des Unternehmens macht. Auch das ganze Rechnungswesen können Sie tatsächlich abgeben. Machen Sie von Anfang an mit Ihrem Steuerberater aus, dass der Ihnen auch gleich die ganze Buchhaltung macht. Buchhaltungskomponente, solche Sachen. Und natürlich die ganze Logistik, transportieren, versenden, um Gottes Willen. Wenn Sie professionell versenden, ist es halb so teuer, als wenn Sie selber machen, tatsächlich. Bei unserem Tee und so sehen wir das. Andere kaufen natürlich die Packmaterialien sehr viel preiswerter, wie sie einen haben, eine Maschinerie, also eine Packstraße. Also ungefähr ist das Verpacken halb so teuer, als wenn sie selber machen. Und natürlich abgeben. Das ist so die Theorie. Mein Beispiel ist immer Ratio Trink, kennen Sie wahrscheinlich schon. Grundidee ist, wenn Sie einen Fruchtsaft kaufen, ist das immer Konzentrat, in 90% der Fälle jedenfalls Konzentrat mit Wasser gemischt. Die Idee dieses Unternehmens Ratio Drink ist es zu sagen, das können Sie zu Hause auch selber. Und wenn Sie es aus der Wasserleitung nehmen, ist es besonders gut, weil es ökologischen Faktor 300 an Einsparungen hat gegenüber diesem mit diesen PET-Flaschen und Transportieren und so weiter. Also kaufen Sie Fruchtsaftkonzentrat und mischen Sie das zu Hause selber, sind die Schlepperei los, den Abfall und so weiter.